Unterschiede hat uns überrollt. Und was Leben heißt, ist noch umstritten. Sind die Wälder verschwunden und das Trinkwasser knapp, dann erst ahnt man, was wirklich passierte. In den Wolken blieb Schwefel, in den Lungen blieb Teer, in den Herzen blieb Geiz, Neid und Habgier. Doch nach wie vor ist unser Herz ja nicht satt und das Glück ein gefragter Artikel. Wir verzichten nur selten und wenn, dann auf Gott. Und nun fehlt uns zum Leben die Mitte. Maschine hat uns überrollt und wer Liebe sagt, muss das erklären. Wenn erlaubt ist, was Geld bringt, hat der Mensch keine Chance, denn Profit ist ein schlimmer Diktator. Dem Verstand blieb der Irrtum, jeder Fortschritt sei gut und der Seele blieb Leere in Fülle. Doch nach wie vor ist unser Herz ja nicht satt und das Glück ein gefragter Artikel. Wir verzichten nur selten und wenn, dann auf Gott. Und nun fehlt uns zum Leben die Mitte. Wir verzichten nur selten, dann auf Gott und nun fehlt uns zum Leben.